Obwohl die Grimmingtherme mit nur 800 Quadratmetern Wasserfläche die zweitkleinste Therme in der Steiermark ist, erfreut sie sich großer Beliebtheit. Täglich kommen mehr als 450 Gäste in die Wohlfühloase. An stark frequentierten Tagen müsse man sogar Leute wieder wegschicken, sagt Heike Maul, die Pressesprecherin der Anlage. Zwei Drittel der Besucher seien Gäste, der Rest Einheimische aus der Region. Also wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Start von der Therme als auch vom Hotel, von beidem. Wir liegen jetzt von den Zahlen her über Erwartungen. Auch Ernst Kammerer, Geschäftsführer des Tourismusverbandes aus Seerland und Salzkammergut, zieht eine positive erste Bilanz. Für ihn ist die Grimmingtherme eine optimale Ergänzung des bestehenden Angebots und ein wichtiger Schritt, um die Zukunft des Tourismus zu sichern. Dieser Schub, den die Therme hier ausgelöst hat, das Signal, dass die Region touristisch hochkarätig ist und bleiben wird, weil weiter investiert wird, dieses Signal ist enorm wichtig. Für die Gäste, die unsere Region sowieso schon entdeckt haben, für die ist es die optimale Ergänzung und deswegen funktioniert's. Skeptiker habe man schnell von dem Projekt überzeugen können, so Kammerer. Vor allem die 180 Partnerbetriebe der Grimmingtherme könnten von dem erweiterten Angebot profitieren und neue Gäste anlocken. Aufgrund der bisher guten Buchungslage fürchte man auch keine Flaute in den kommenden Monaten. Insgesamt haben wir in der Region 55% Gäste in den Sommermonaten und 45% im Winter. Also diese Sorge, dass wir hier im Sommer keine Auslastung zusammenbringen, die habe ich nicht. Die Gäste wollen durchaus mehr kennenlernen. Und die Einheimischen sind ebenfalls neugierig und probieren verschiedene Dinge aus. Nähere Informationen zur Grimmingtherme finden Sie unter steiermark.orf.at.